Und wie der Sabbat vorüber war, da kauften Maria von Magdala und die Maria des Jakobus Tochter und Salome Gewürze, um hinzugehen und ihn einzusalben. Und in der Morgenfrühe am ersten Wochentag kamen sie an das Grab, wie die Sonne aufging. Und sie sprachen bei sich selbst, wer wird uns den Stein von der Türe des Grabes abwälzen? Und da sie aufblickten, schauten sie, dass der Stein übergewälzt war, er war nämlich sehr groß. Und da sie in das Grab eintraten, sahen sie einen Jüngling auf der rechten Seite sitzen, mit einem weißen Talar bekleidet, und sie schracken zusammen. Er aber sagt zu ihnen, erschrecket nicht. Ihr suchet Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten, er ward auferweckt, er ist nicht hier, siehe da die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Aber geht hin, saget seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen heraus und flohen von dem Grabe, denn Zittern und Entsetzen hatte sie erfasst, und sie sagten zu niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Nachdem er aber in der Frühe des ersten Wochentages auferstanden, erschien er zuerst der Maria von Magdala, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und berichtete es seinen Begleitern, die da trauerten und weinten. Und sie, da sie hörten, er lebe und sei von ihr geschaut worden, glaubten sie es nicht. Nachdem aber offenbarte er sich 2 von ihnen, die einen Gang machten, in anderer Gestalt, da sie über Feld gingen. Und die gingen hin und berichteten es den übrigen, und sie glaubten auch ihnen nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 selbst, da sie zu Tisch saßen, und schmähte ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn auferweckt geschaut. Und er sagte zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Wer da geglaubt hat und getauft ward, wird gerettet werden, wer aber nicht geglaubt hat, wird verdammt werden. Die aber, welche gläubig geworden, werden folgende Zeichen begleiten, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden mit Zungen reden, sie werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen werden. Nachdem denn der Herr zu ihnen geredet, ward er aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort bekräftigte durch die begleitenden Zeichen.